Lektion 9 im Alltag. Wie gefällt Ihnen die Hose? Die Hose gefällt mir gut, aber sie passt mir nicht. Die Farbe steht dir gut. Ja, ich weiß. Aber dunkelgrün ist auch nicht schlecht.